Aufgabe 1.3D. Sie hören ein Telefongespräch zwischen der Mitarbeiterin einer französischen Firma und einer Firma in Deutschland. Schäfer GmbH, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Leon. Ich rufe aus Paris an, von der Firma Raphael. Ich hätte gerne einen Katalog Ihrer Produkte. Bei wem muss ich das bestellen? Kleinen Moment, ich verbinde Sie mit der Marketingabteilung. Danke. Rilla, guten Tag. Guten Tag, Leon, Firma Raphael, Paris. Können Sie mir bitte Ihren neuesten Katalog schicken? Natürlich. Sagen Sie mir Ihren Namen, bitte. Leon. Oh, das müssen Sie mir aber buchstabieren. Also, L wie Ludwig, I wie Ida, O wie Otto, Nordpol, Nordpol, Emil. Und wie heißt Ihre Firma? Firma Raphael. Wie schreibt man das bitte? Richard, Anton, Paula, Heinrich, Anton, Emil, Ludwig. Und wie lautet die Adresse? 24 Rue Le Valois, ich buchstabiere, Ludwig, Emil, Viktor, Anton, Ludwig, Ludwig, Otto, Ida, Samuel. Haben Sie das? Ja. Und die Postleitzahl ist 75017 Paris. Also, ich wiederhole. Frau Lyon, Firma Raphael, 24 Rue Le Valois, 75017 Paris. Ja, richtig. Gut, Frau Lyon, wir schicken Ihnen heute den Katalog zu.